Übung 8a. Hören Sie den Dialog zwischen zwei Freunden. Ergänzen Sie die Endungen bei den Adjektiven und markieren Sie die Artikelwörter. Hast du die Anzeige von der attraktiven Brünetten gelesen? Welche meinst du? Die von der fröhlichen Frau, die den lustigen Mann sucht? Ja, die. Ich glaube, das ist Rosi. Rosi? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du was? Ich glaube, der geschiedene Akademiker ist Kai. Nein, das glaube ich nicht. Sag mal, wollen wir uns nicht bei den lustigen Mädels melden? So, so. Sag mal, deine Frau ist doch ausgezogen, oder? Bist du vielleicht der geschiedene Akademiker? Na ja, also weißt du, das lange Warten. Ich will jemand kennenlernen.